Impuls. Ein Stern. Etwas, was von Grund auf gut sein möchte, sollte einmal aus jeder Position betrachtet, wahr und richtig sein. Dreifach soll das Wesen der Dinge in einer vollständig voneinander unabhängigen Weise zu erklären sein. So wird etwas bekannt. Die Anteile davon, was dargestellt wird, sollen allesamt extensiv sein. Es sind also äußerliche Merkmale einer solchen Sache gewesen. Zusätzlich dazu wird die intensive Größenordnung erfasst. Ihr Einzugsgebiet können wir bestimmen. Das soll mir ein erster Ansatz für ein Bedenken der Sachverhalte meines Lebens sein. Die Vervollständigung davon sollte beim Werk stattfinden. Mit eigenen Schriften führe ich etwas davon aus, was ich mir gedacht habe. Schwierig braucht das keineswegs zu sein, was dabei von mir getan wird. Ich möchte hier berücksichtigen, was mir während dieses Daseins schon über mein Leben bekannt geworden ist. Diese Situation besteht fort. Das hat mir ein gewisses Material geliefert, welches ich nun beschauen und klären kann. Als Beobachter trete ich zuweilen auf. Ich möchte in den Wandel der Dinge nicht eingreifen, weil alles eh einmal das sein wird, für was es bestimmt ist. An der Stimmigkeit dieser Idee halte ich fest. Sie verkörpert für mich näherungsweise das Ideal einer unberührten Natur. Schritt für Schritt lernt der Mensch, seine Werke zu erhalten. Stufe für Stufe hat er sich abgesichert. Alles sucht sich seinen Weg. Nichts würde an der Welt grundlos verloren gehen. Was sich ausgewirkt hat, hat das auf eine denkbar günstige Weise getan. Alles kommt zugleich vor und ist ineinander verwoben. So erscheint es uns.